1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, fette Verspätung heute. 2 Minuten sind wir zu spät. Wir bitten, das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht haben wir ein festes Thema. Und das Thema heute Nacht heißt Katzen. Ich möchte gerne mit euch rundherum über Katzen reden. Also, hat euch zum Beispiel eine Katze schon mal das Leben gerettet? Oder hattet ihr mit oder wegen einer Katze schon mal einen Unfall? Seid ihr vielleicht Katzenallergiker? Hasst ihr vielleicht Katzen? Oder hattet ihr mit einer Katze auch mal ein, naja, vielleicht sowas wie ein übernatürliches Erlebnis? Also, ich bin sehr gespannt auf eure Katzenerlebnisse und eure Katzengeschichten. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute ist Jennifer. Und Jennifer ist 26. Hallo Jennifer. Ja, hallo Domian. Schön, dass du da bist, Jennifer. Ja, freue mich auch. So, zum Thema Katzen. Ich würde dir gern was Mystisches erzählen. Oh, das fängt gut an. Ja. Sehr gerne. Das hören wir sehr gerne. Eine kurze Vorgeschichte. Ja. Im Jahr 2004, wo da ist uns auf unserem Grundstück vor der Haustür ein schwarzer Kater zugelaufen. Ja. Den hat meine Mutter irgendwann mal angesprochen, so, na, du bist wohl Tessas Freund. Und Tessa heißt halt unsere Katze, die ist halt schon 11 Jahre bei uns. Mhm. Und ausgehend von diesem Moment hat sich der Kater halt in meine Mutter verliebt. So kann man sagen. Also nicht in Tessa, sondern in deine Mutter. In meine Mutter, ja. Mhm. Und seit diesem Tag hat er dann 10 Tage im Blumenkasten bei uns auf der Terrasse sozusagen hausiert. Und meine Mutter hat gesagt, der kommt auf keinen Fall in die Wohnung. Wir haben schon eine Katze, wir brauchen keine neue Katze. Ja. Naja, nach 10 Tagen war er dann halt im Haus und nach 3 Monaten hat er dann bereits schon im Bett geschlafen. Aha. Und der sah halt ziemlich schlimm aus. Der, als er zugelaufen war, war er wahrscheinlich ausgesetzt worden, war halt hässlich, struppelig, hat einen Knick im Schwanz gehabt. Also so, wie man sich die unattraktivste Katze der Welt vorstellt. Wie hat denn die andere Katze darauf reagiert? War die nicht eifersüchtig? Ja, furchtbar. Die war total eifersüchtig. Mhm. Leider. Denn da war ja jetzt ein Mann im Haus, natürlich, der sich halt in die Besitzerin verliebt hatte. Ja. Naja, auf jeden Fall wollte ich dir davon erzählen, dass der Kater halt mit mir gesprochen hat. Also, dass er mir richtige Sachen erzählt hat. Der Kater, dieser euch zugelaufene Kater, hat mit dir, Jennifer, Mensch, deines Zeichens, gesprochen. Ja, der hat mir halt so Sachen erzählt. Wie? Also, wie? Und was? Ja, also ich war noch in der Ausbildung zu der Zeit, war damals 19 und hatte halt immer einen langen Arbeitsweg nach Berlin und kam dann halt immer nach Hause. Mhm. Und das war immer sehr spät, weil mein Beruf endet immer sehr spät. Und als ich dann, oder jeden Abend, wenn ich nach Hause kam, dann hat er halt schon mein Auto gehört von Weitem. Mhm. Und kam dann von irgendwo, aus der Umgebung halt, ganz schnell, weil er halt mich gesehen hat und mich unbedingt begrüßen wollte, weil ihm war ja schon so langweilig und er hat mich halt so vermisst. Und wenn ich dann halt direkt vor unser Haus geparkt hat, kam er halt dann an, total am Zittern, total hysterisch und hat mich dann begrüßt und hat halt so erzählt, wie sein Tag so war und dass er jetzt froh ist, dass ich halt wieder da bin. Moment. Also so weit noch alles klar. Der Kater freut sich, wenn du kommst, der erkennt dein Autogeräusch und saust um die Ecke und begrüßt dich. Ja. So. Und dann hat er dir von seinem Tag erzählt. Ja. Wie hat er dir erzählt? Er kann ja nicht sprechen, oder? Naja, doch, er kann schon sprechen. Er kann halt in seiner Sprache mit mir sprechen. Also ich kann es ja mal vormachen. Ich kann mich halt noch sehr gut daran erinnern, weil ich halt so hoch mit ihm zurückgesprochen habe. Ja, mach mal vor. Ja, und zwar... Ja, und das hat halt mehrmals hintereinander gemacht. So, und also was sagt uns das? Okay. Dann hat er mir halt damit erzählt, oh Mann, du bist halt wieder da und man, halt schon wieder so langweilig, nichts los und Gott sei Dank bist du wieder da und dann hat er so gezittert. Nee, ich hab's halt übersetzt für mich. Ich verstehe, es ist eher wie so ein bisschen Spaß. Du hast das so gedeutet, das könnte... Naja, da kommt ja noch eine kleine Restgeschichte, warum ich denke, dass er wirklich mit mir spricht. Ich bin sehr gespannt, wenn du sie mir jetzt erzählst. Ja, und zwar war es halt so, dass er halt auch jeden Abend vor meinem Zimmerfenster saß und sich halt auch gemeldet hat, auch mit demselben Geräusch. Mhm. Und dass er dann immer ganz dicht zu mir ins Bett kam, sich auf meine Brust, mittlerweile hat er ja schon 9 Kilo, also war sehr fett von seiner anfänglichen Dürre, war er jetzt so ein sehr stattliches Gewicht, hat er sich hochgefressen. Und dann hat er halt immer seine Pfötchen so direkt an meinen Hals und sein Gesicht so dicht wie möglich an meins gehalten, um gar so dicht wie möglich bei mir zu sein. Und da hat er dann halt so geschlafen, ich konnte zwar kaum atmen, aber Hauptsache der Moment war halt schön, so. Und der Moment, warum ich denke, dass wir halt so eine innige Beziehung hatten, lag halt daran, weil ich 4 Jahre, nachdem er zu uns gelaufen ist, eines Morgens aufgewacht bin und halt geträumt habe. Also so wie viele andere Menschen wahrscheinlich auch, bin ich halt vermutlich ein Mensch, der halt auch so Sachen vorher träumen kann, denke ich mal. Und habe halt geträumt, dass dieser Kater, der mich halt wirklich abgöttisch geliebt hat. Also da sind ja mehrere Geschichten noch. Ja. Erzähl mir, was du geträumt hast. Ja, dass er halt von einem Bus über den Kopf überfahren wird. Wie schrecklich. Ja. Jetzt erzählst du uns bitte nicht, dass das genauso eingetroffen ist. Ja. Ehrlich? 2 Tage später. Ehrlich? Ja. Genau so? Ich bin mit dem Auto nach Hause gekommen, wie üblich. Und anstelle, dass er mir entgegenkam und mich begrüßen wollte und mir erzählen wollte, wie sein Tag so war, lag halt, wir wohnen halt an einem Kreisverkehr und es ist einfach, diese Katze zu uns zuzuordnen und irgendein Passant hat ihn halt vor unsere Haustür gelegt und da habe ich ihn dann gefunden. Und über den Kopf. Über den Kopf gefahren. Ja. Das war ein trauriger und schlimmer Anblick. Ja, und diese Nacht werde ich halt auch nie vergessen, weil es war der 12. November. Und der Boden war gefroren, meine Eltern waren verreist und meine Mutter hat diesen Kater auch sehr geliebt. Und ich wollte diesen Anblick niemandem zumuten und habe deswegen meinen Freund gebeten, noch in derselben Nacht ein Loch zu graben, dass wir ihn halt beerdigen können. Was dann so ungefähr 2 Stunden gedauert hat, weil der Boden halt schon gefroren war. Ja. Und diese Nacht werde ich halt nie vergessen, weil ich den Schmerz und diese Bindung zu diesem Tier so intensiv gespürt habe. Also, und ich habe gewusst. War schon ein besonderes Tier für dich und für die Familie auch, für euch. Ja, ein sehr besonderes Tier. 2004 zugelaufen und wann war dieser Unfall? 2008, am 12. November. Ah ja, 4 Jahre, dann war er bei euch. Ja, hat sehr viel Freude gebracht. Also, war ein Angeber. Fing schön an und ihr hattet tolle Erlebnisse miteinander und endete dann so traurig. Ja. Leider. Aber ich habe nie vergessen und schwarze Tiere, also es war halt ein schwarzer Kater. Und ich glaube halt daran, dass schwarze Katzen, ganz besonders schwarze Katzen, halt eine ganz besondere Bindung zu Menschen aufbauen können. Also das glaube ich ganz fest. Ich bin halt ein Katzenliebhaber. Ich höre es schon. Jennifer, vielen Dank für deine Geschichte und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank für deine Sendung. Jennifer, ciao. Tschüss. Tschüss. Ich muss euch ja mal was erzählen, wo mir gerade ein bisschen komisch war. Wir planen eine Sendung heute zum Thema Katzen. Und ich gehe von zu Hause gerade raus, die Tür hinter mir schlägt zu. Und was läuft mir über den Weg? Eine schwarze Katze. Jetzt weiß ich ja nicht, wie der Aberglaube ist, ob die schwarze Katze von rechts nach links laufen muss oder von links nach rechts, damit das Unglück bedeutet. Diese Katze lief von links nach rechts. Das fand ich dann schon ein bisschen komisch, dass wir heute die Sendung haben und prompt begegnet mir eine schwarze Katze. Ich weiß nicht, ob es ein Kater war. Eileen, 28, guten Morgen. Hallo. Eileen, was erzählst du uns zum Thema Katzen? Also erstmal von links nach rechts ist Glück. Ah, sehr gut. Dann bin ich schon viel entspannter. Von also links nach rechts ist Glück, das muss ich mir merken. Ich habe auch eine Katze, eine komplett bunte, also die hat alle Farben. Ja. Und ich habe die aus dem Tierheim bekommen. Ich wollte auch eine Katze, die Vergangenheit eine schlechte hatte. Und ich bin die 19. Besitzerin von ihr. Die 19.? Ja. Dann hat das arme Tier aber schon viel hinter sich. Ja, und ich habe sie halt mit 2,5 bekommen. Und 4 Jahre später habe ich Epilepsie bekommen. Und ich war früher in Nordrhein-Westfalen, wohne jetzt in Hessen. Und in Nordrhein-Westfalen war ich wohl bei den falschen Ärzten oder so und die konnten mir ja nicht wirklich helfen. Und Püppi war dann mein Frühwarnsystem. Püppi? Ja. Inwiefern? Ja, sie hat mir Bescheid gesagt, wenn ich krampf. so, verstehe. Also ohne, dass ich jetzt hinfall oder so. Das heißt, du hast noch nichts gemerkt von dem aufkommenden Anfall? Genau. Und das Tier hat es schon gemerkt? Ja, so 5 Minuten vorher. So weit voraus? Und ja, manchmal auch, also wenn ich raus wollte, dann ist er mir zwischen die Beine und wollte mich nicht rauslassen. Und da waren dann meistens auch so 6 Stunden schon dazwischen. Aber wenn jetzt der Anfall wirklich kurz vorher war, da hat sie dann mehr rumge. Ja, genau. Was hat sie gemacht? Also sie hat dich da in dem einen Fall nicht rausgelassen. Wie hat sie sich sonst bemerkbar gemacht? Ja, wenn es so langsam anfing, dann fing sie eben an, langsam um mich rumzulaufen und zu miauen. Und auch in einer anderen Tonlage als sonst. Mhm. Und wenn ich dann nicht reagiert habe, dann wurde sie eben lauter und immer penetranter. Hast du ja, wahrscheinlich auch eine ganze Weile gebraucht, bis du das gedeutet hast, ne? Was das? Ich habe das gar nicht, meine Mutter hat das gemerkt. Ach so. Weil meine Epilepsie ist eine sehr schlimme Form. Hm? Die kommt vom Kurzzeitgedächtnis und deswegen vergesse ich eigentlich alles, was so die ersten 2 Tage vor dem Anfall waren und die 2 Tage nach dem Anfall. Und dann saß ich halt mit meiner Mutter im Wohnzimmer und die Katze kam an und hat rumgemaut und alles. Und meine Mutter hat dann gesagt, du legst dich jetzt hin, du kriegst gleich einen Anfall. Und ich, was? Woher willst du das denn wissen? Und dann sie, ja, das die Typi sagt mir doch Bescheid. Die Mutter hat das irgendwie so intuitiv wahrgenommen. Ja, weil sie es eben gemerkt hat, dass sie eben so... Was hast du denn dann, wenn deine Mutter nicht dabei war, was hast du denn dann gemacht, wenn die Katze sich meldete? Ja, ich habe dann im Flur, weil da genug Platz war, wo ich mir nicht wehtun konnte, eine Decke hingelegt und habe mich dann auf den Boden gelegt. Dann ist sie mir auf die Brust gesprungen und wenn ich dann nochmal aufstehen wollte oder so, dann hat sie mich auch angefaucht. Mhm. Und ja, dann bin ich halt liegen geblieben. Na gut, aber das konnte dann ja bisweilen noch eine Weile dauern. Nee, oder? Das hat so 5 Minuten maximal und dann habe ich gekrampft. Und dann hast du gekrampft. Das war wirklich dann jedes Mal so. Ja. Lebt Püppi noch? Ja. Ja. Die ist erst 10. Ja, stimmt. Katzen können ja dann doch sehr alt werden. 17, 18 Jahre, ne, sogar, glaube ich. Oder? Ja, von meinem Onkel, die Katze ist 28 geworden. Boah, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und später war das dann, als in Hessen hier war, habe ich Notfalltabletten bekommen, die auch gut geholfen haben. Mhm. Und das Problem ist, ich wohne jetzt mit meinem Mann zusammen und im Schlafzimmer ist dann die Tür abends zu. Das heißt, die Püppi ist da nicht drin. Mhm. Und dann manchmal krampfe ich auch aus dem Schlaf heraus. Mhm. Und ich krampfe meistens so 2, 3 bis 4 Mal hintereinander. Und zwischen den Krämpfen ist dann so eine halbe Stunde Zeit. Mhm. Und in der Zeit wollte mein Mann mir dann eben die Tablette geben. Mhm. Aber ich habe dann so panische Angst vor ihm gehabt, dass ich vor ihm weggerannt bin und er hat dann eben gesagt, dass ich ihn angeguckt habe, als ob er mich töten will. Mhm. Und dann hat er halt die Katze reingelassen, dann habe ich die gestreichelt und sie hat angefangen zu schnurren. Ich habe mich beruhigt und als er dann zu mir kam und sie dann gestreichelt hat, dann konnte er erst auf mich zugehen und dann... Also, wie auch immer das erklärbar ist, auf jeden Fall ist es ein gutes Beweisstück wieder dafür, wie therapeutisch letztendlich Tiere wirken können auf einen Menschen. Ja, und es ist auch so, wenn ich gekrampft hat, wollte mein Mann einmal dazwischen gehen und da hat die Püppi ihn so angegriffen, dass er mit 10 Stichen auch später genäht werden musste. Oh. Und im Krankenhaus hat dann der Arzt gesagt, also in dem, wo ich jetzt war, wo die dann auch alles rausgefunden haben, richtig, dass man keinen Epilepsiepatienten dabei stören darf. Man darf dann nicht eingreifen. Mhm. Du hast also, wie du gerade selbst auch sagtest, eine sehr starke Form der Epilepsie. Ja. Und da kann man nichts gegen unternehmen, dass du nicht mehr krampfst? Also ich habe jetzt Tabletten bekommen, wo ich jetzt 5 Monate schon krampffrei bin. Mhm. Aber das Problem ist halt, man könnte es auch operieren, aber die Chancen sind nur 50-50. Ja. Und das Problem ist dabei auch, dass ein Großteil des Kleinhirns entfernt werden müsste. Und dann ist das Problem, dass ich mich an frühere Sachen erinnere, aber dann, weil die nicht wissen, ich habe das auf der rechten Seite und die wissen nicht, wie viel die linke schon übernimmt. Ich verstehe, das heißt, da sind viele Risiken mit verbunden und deshalb lässt es lieber sein oder hast dich noch nicht dazu entschieden? Nee, die Ärzte haben mir auch abgeraten und haben jetzt die Tabletten verschrieben. Wenn du krampfst, wie du es auch sagst, wie lange dauert das denn jeweils ungefähr? Also maximal 3 Minuten. Wenn es länger dauert, muss auch sofort der Notarzt gerufen werden. Aber dann ist das doch jetzt schon mal ein tolles Erfolgserlebnis mit diesen Tabletten, dass du so viele Monate noch keinen Anfall bekommen hast. Ja, aber jetzt werden auch alte wieder abgesetzt und da kann dann wieder die Gefahr, dass ich wieder krampf. Wer wird abgesetzt? Alte Tabletten. Alte Tabletten abgesetzt, ja. Mhm. Ja, weil ich schwanger werden möchte und die wollen halt, dass ich nur ein Medikament nehme. Ach so, das heißt, da muss der ganze Körper sich wieder umstellen. Wenn man schwanger wird, wie ist das, wenn man so eine starke Epilepsiekrankheit hat? Was sagen die Ärzte? Wie gefährlich ist es dann, überhaupt eine Schwangerschaft einzugehen? Ja, es gibt nur 3 Tabletten, die helfen. Also wo es nicht nicht schlimm ist für das Kind. Mhm. Und die 3 Tabletten, also die 3. habe ich jetzt, die hilft bis jetzt. Ja. Und andere, die gibt es zwar auch, aber damit kann ich auf gar keinen Fall ein Kind kriegen. Also es gibt jetzt diese Medikamente, wo du sagst, die schaden dem Kind auf keinen Fall, wie du gerade erklärt hast. Ist es sicher, dass das nicht vererbbar ist, die Erkrankung? Ja, weil die durch einen Unfall war. Ach so. Mhm. Besteht die Möglichkeit, manchmal gibt es ja solche kuriosen Sachen, dass du vielleicht durch eine Schwangerschaft sogar geheilt werden könntest? Ja, das könnte sein, wegen dieser Hormonumstellung und dann auch Heilung im Kopf stattfinden könnte. Aber das können sie mir halt nicht versprechen. Und das große Problem ist halt, wenn ich einen großen Krampf jetzt hätte in der Schwangerschaft, würde in dem Moment das Kind für mindestens 1 bis 3 Minuten keinen Sauerstoff kriegen. Und das Risiko gehst du ein? Also die Ärzte haben gesagt, wenn ich jetzt ein halbes Jahr nicht krampf, dann dürfte ich Kinder kriegen. Mhm. Aber ich warte jetzt noch Anfang nächstes Jahr oder so. Ja. Ach so, das ist noch gar nicht so weit mit der Schwangerschaft. Ich hatte gerade gedacht, das ist schon eingefädelt, aber das ist noch nicht so. Nee. Eileen, auch eine tolle Geschichte mit einer Katze, eine tolle Katzengeschichte. Das heißt, da gibt es eine enge Verbindung zwischen dir und dieser Katze. Das kann man wirklich so sagen, ja. Danke, dass du sie uns erzählt hast. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Aline. Tschüss. Meine Lieben, ich möchte euch noch informieren zu unserem versteigerten Moderationsstuhl. Der Stuhl ist ja nun versteigert worden, mein alter Moderationsstuhl, für 4.155 Euro. Und heute nun fand die Übergabe des Schecks in der Universitätsklinik in Köln im Dr. Mildred-Scheel-Haus statt. Und alle sind froh und alle freuen sich, dass es jetzt dann so gut gelaufen ist. Und der Ersteigerer, der Thomas aus Bonn, der das ersteigert hat, hat jetzt eine ganz tolle Idee. Er stellt den Stuhl erneut ins Internet, diesmal für den Tierschutz. Und vielleicht wird daraus ja so eine Versteigerungskette. Also falls ihr darauf stoßen solltet, das ist kein Fake oder nicht irgendetwas Komisches, Gedrehtes. Der Thomas sagte, dass er wollte gerne meine Aktion hier unterstützen für die Palliativstation. Und jetzt hat er den Stuhl und er denkt, er kann vielleicht auch noch andere gute Sachen damit machen. Also unseren Segen hier hat er und ich freue mich darüber und wünsche ihm auch Glück, dass da auch nochmal ganz schön Kohle reinkommt. Also das zur Information, weil viele von euch nochmal gefragt hatten, was ist denn eigentlich geworden? Ist der Scheck überreicht worden? Und ist es alles glatt gelaufen und gut? Ja, es ist glatt gelaufen und alles ist im guten Bereich und alles ist im Butter. So, zurück zum Thema Katzen. Hier ist Conny. Conny ist 27. Hallo Conny. Ja, hallo. Conny, du bist aber ganz weit weg. Ich bin ganz weit weg. Jetzt besser? Jetzt bist du ganz nah dran, genau. Ah, einmal drehen. Ja, siehst du. Conny 27, ja. Das stimmt, ne? Ja, stimmt, richtig. Zum Thema Katzen. Ja, ich mag keine Katzen. Du magst keine Katzen? Nein, ich mag keine Katzen. Ah, Conny, also ich habe auch meine Schwierigkeiten mit Katzen, muss ich ja sagen. Ich habe aber deshalb. Du bist Allergiker, ne? Ich bin Allergiker. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn ich irgendwo hinkomme, wo Katzen sind, muss ich nach wenigen Minuten rausgehen, weil mir die Augen tränen und ich muss niesen und so weiter. Weswegen magst du keine Katzen? Also generell nicht. Das hat schon Angst. Kindheit, weißt du, kennst du Kindergarten, Sandkasten, packst du rein und hast da so eine Wurst in der Hand. Und ich glaube, so fing das an, aber. Ich komme mit Katzen nicht zurecht. Man könnte sogar manchmal sagen, es gibt Katzen, vor denen habe ich wirklich Angst. Ich auch. Weil die so schief sind und so gemein aussehen. Und ich hatte mal eine Bekannte, ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt hatte, Horror, wenn ich die besuchte, nicht nur wegen der Allergie. Diese Katze war so aggressiv. Ja. Ich weiß nicht, ob das nur auf mich bezogen war, aber immer wenn ich kam, dann klettert die auf den Stuhl, so dass sie auf Augenhöhe ungefähr war mit mir, kletterte auf die Lehne des Stuhles und fauchte. Und ich sagte immer zu der Freundin, nimm sie weg. Die springt mir ins Gesicht und kratzt mir die Augen aus. Das kenne ich. Ich hatte auch so einen Kater, also von meiner Freundin, der hat mich verfolgt bis auf Toilette. Mhm. Er hat auf mich gewartet, hat dann auf der Garderobe gesessen und irgendwann hat er mich angesprungen und dann war vorbei. Mhm. Ja. Hast du denn eine Katze noch? Bist du, bitte? Ich habe ja selbst eine Katze noch. Du hast eine Katze? Ja, mein Freund und ich haben eine Katze. Für er, mein Freund. Ja, das ist aber kurios. Ja, total kurios. Also alle Leute haben auch gesagt, ihr habt eine Katze zu Hause. Ne, aber jetzt auch nicht mehr lang. Ja, es war Liebe. Ne? Also ja, mein Freund wollte unbedingt eine haben. Und da hast du es. Und dann habe ich hinter ja gesagt. Aber du hast keine, um es mal klassisch zu sagen, du hast keine Allergie. Nein. Aber also eher eine seelische Allergie, körperlich nicht. Aber kann man sich nicht, es gibt ja nur auch wunderbare Katzen und ganz, ganz hinreißend anhängliche Tiere und schlaue Tiere. Kann man sich dann nicht arrangieren und wenn man so ein Tierchen hat, dass man es dann doch anfängt zu mögen, auch wenn man eigentlich nicht so sehr drauf steht? Ich habe es versucht. Dann war irgendwie die für die sehr anhänglich. Also die miaut auch den ganzen Tag und manchmal die ganze Nacht. Mhm. Dann sitzt sie da zum Beispiel nicht ins Schlafzimmer, weil ich mag das nicht. Katzen im Bett, Tiere im Bett generell bin ich kein Fan von. Mhm. Und Katzenhaare im Essen möchte ich auch nicht. Ja, okay. Ja, und dann habe ich halt die klaren Regeln, also Schlafzimmer und Küche sind verboten. Mhm. Ja, und das fand die Katze jetzt nicht so toll in letzter Zeit. Hat dann nachts vor der Tür gestanden und mir und geschabt und gekratzt. Hat ins Gästebett gemacht. Mhm. Oder auf Handtücher oder was auch immer so, um wahrscheinlich ihren Protest auszudrücken, ich weiß es nicht. Mhm. Und wenn ich dann mal Rat gesucht habe bei Leuten, dann hieß es, ja, du bist auch selbst schuld, eine Katze muss ins Schlafzimmer kommen. Sie muss sich frei bewegen. Mhm. Wer Katzen nicht lieben kann, der kann auch keine Kinder lieben und so weiter. Ja, also ich bin so eine Aussätzige, weil ich klar sage, ich mag keine Katze und gut ist. Wie geht denn dein Freund damit um, dass du da dich so sperrig zeigst? Ja, der hat immer, also ich habe es ja versucht, also auch mal mit der Hand füttern und also mal ein Leckerchen geben, streicheln, aufs Sofa sitzen, neben dem Fernseher oder so. Mhm. Und es gab halt Tage, da ging's und dann waren wieder Tage, da hat sie die Nacht durchmiaut. Mhm. Da bin ich verrückt geworden. Und der hat immer versucht, jetzt guck doch mal, die macht auch nichts. Die hat auch nichts getan, also weder gebissen noch gekratzt noch getaucht. Das muss deinem Freund dann das Herz ein bisschen zerreißen, wenn er sein Tier, was er offensichtlich sehr gerne hat, da so miauen hört und die gestrenge Conny sagt, nein, hier kommt keine Katze rein. Ja, die hat ja auch miaut, wenn wir alle zusammen in einem Raum waren, ne? Ach so. Mhm. Dann hat sie sich dann da hingesetzt und hat, und das ist dieses, die Katze kommt im Käfig und zum Tierarzt miauen. Das ist ganz schlimm. Mhm. Hört man manchmal auch nachts im Garten. Und das ist ganz, ganz, ganz eklig. Also, ja, und das sind dann so. Wie lange ist die Katze jetzt bei euch? Ein Jahr und ein paar Monate. Ganz genau kann ich es nicht mehr sagen. Und du sagst, sie kommt jetzt wieder weg? Ja, sie kommt jetzt weg. Also ich habe auch jemanden, ich habe sie jetzt nicht, die kommt jetzt nicht ins Tierheim oder ich setze auch nicht auf. Nein, das darfst du nicht machen. Nee, wir haben eine Familie gefunden. Also da habe ich dann auch, ne, so sehr ich die Abneigung habe, da habe ich mich doch bemüht, jemanden zu finden. Ja, das musst du auch. Es ist ein Lebewesen und das, das muss man mit Respekt behandeln. Richtig. Und dann finde ich die Lösung jetzt auch gut. Dann hat die Katze es wahrscheinlich bei der Familie viel besser als bei dir. Genau, dann zumal die halt noch eine andere Katze haben. Und Und was sagt dein Freund dazu? Wir haben lange diskutiert. Also es war auch oft Streitpunkt zwischen uns. Ne? Mhm. Dann war wieder irgendwas mit der Katze und ich hätte, also manchmal wäre es mir am liebsten gewesen, Tür auf, Katze raus. Du hast sie aber immer ordentlich behandelt. Du bist nicht irgendwie mal gewalttätig. Ich habe so eine Spritzpistole mit Wasser drin. Mhm. Soll man ja machen, wenn die Katze irgendwo dran geht, wo sie nicht darf, ein Spritzer oder mal zwei. Ich habe die jetzt nicht geprügelt oder was auch immer. So bin ich auch nicht der Typ für. Mhm. Das würde ich nie machen. Dann hättest du ja sowas zu hören bekommen von mir, wenn du das gemacht hättest. Nee, niemals. Bist du denn, es gibt ja eher so, man sagt ja bei vielen Leuten, das ist ein Hundetyp und das ist ein Katzentyp. Magst du denn dann lieber Hunde? Also ich mag Hunde mehr als Katzen, aber sie müssen jetzt auch nicht sein. Wenn da ein Hund ist, ist okay. Du bist doch gar kein Tierfreund, oder was? Nö, also ich mag Kanarienvögel sehr gerne. Naja, jeder hat das Seine, ne? Also. Ja. Wie wär's mit einem Papagei für dich? Die werden so alt und die sind so groß und haben so riesige Schnäbel, ich weiß ja nicht. Ich habe auch bei Papageien immer so ein Gefühl, dass es nicht natürlich, die in der Wohnung zu halten. Genau, weil die so riesig sind. Ja, die sind ja in freier Wildbahn, fliegen die da durch ihre Urwälder und haben ein tolles Leben und dann sitzen die da 70 Jahre oder 50 Jahre oder 40, als sie werden, in dem Käfig und in der Zwei-Zimmer-Wohnung. Das geht auch nicht. Geht nicht. Also wenn, dann so eine Riesenvoliere, aber Papagei, nee. Also, dann lieber das hat aber jetzt, die Tiere in ihrer Umgebung lassen. Absolut. Das hat aber jetzt nicht zum Zerwürfnis geführt zwischen dir und deinem Freund. Nein, das wir haben oft gestritten, aber wir haben uns auch wieder zusammengekriegt und ja dann halt sachlich irgendwann geredet. Ich habe ihm gesagt, pass auf. Und er hat das dann auch eingesehen. Mhm. Aber diese Geschichte ist eine gute Geschichte, die zeigt, dass man wirklich sich kein Tier anschaffen soll, wenn man das nicht wirklich will. Ja. Sonst kommt es zu so seltsamen Dingen, wie du es jetzt beschrieben hast. Ich glaube, wenn man genau. wirklich ein Tier will, dann liebt man das und dann findet sich alles irgendwie dann auch ein. Also, dann hoffen wir, dass die kleine süße Katze, wie heißt sie? Frau Karger. Frau Karger? Ja, von Ditsche hier, die Nachbarin. Ah, verstehe. Also, dass die gnädige Frau dann ein schönes Zuhause findet und hoffentlich sehr schnell die böse Conny vergessen hat. Ich bin nicht böse. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber noch eine Frage dazu. Hat das Tier das nicht irgendwie gespürt, dass du nicht so auf sie standest? Verstehst? Also, sie hat sich um mich bemüht. Mhm. Also, die kam schon immer, hat sich dann auf den Rücken geworfen und hat dann ihren Bauch gezeigt und... Das war schon, aber irgendwie, also wir haben nicht zueinander gekommen. Aber das kalte Herz von Conny war nicht zu erwärmen. Oh komm, jetzt stell mich doch nicht so für Nein. War ja auch nur ein Spaß. Jetzt ist ja alles gut demnächst und das Tier hat es dann auch prima und was wollen wir mehr. Genau. Conny, du? Ja. Krieg ich noch ein Autogramm von dir? Ja, du legst bitte auf und wir rufen dich nochmal an. Alles klar, schönen Abend noch. Dir auch. Tschüss Conny, ciao. Ja, tschüss. 0800 220 5050 Katzen. Ist unser Thema heute Nacht. Hier ist Thomas. Thomas ist 40. Hallo Thomas. Hallo Jürgen, grüße dich. Auch ein Katzenhasser? Nein, im Gegenteil. Ah. Also ich habe eigentlich aus Liebe, wenn man es streng genommen sieht, eine Katze unterschlagen. Aus Liebe eine Katze unterschlagen? Ja. Erzähl uns die Geschichte. Also ich habe eigentlich mit Katzen eigentlich nie großartig was zu tun gehabt. Habe mich da auch nicht großartig für interessiert. Bis vor ungefähr anderthalb Jahren meine damalige Freundin mir in den Ohren lag und sagte, Mensch, ich möchte unbedingt eine Katze haben und ich sag gut, okay, das soll dann auch in Ordnung sein und ich habe ihr eine Katze geschenkt. Und eine kleine. Eine kleine, richtig, genau. Also die war, ich denke mal, einen Monat ungefähr alt. Und es ging damit los. Ich habe ein recht großes Reisemobil und somit, wenn wir denn unterwegs waren, musste diese Katze jetzt auch mitfahren. Ach, aber das tun doch die Katzen eigentlich nicht gerne, ne? Das ist, also sagen wir mal so, ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Mhm. Es war nur so, dass die Katze ja aufgrund dessen, dass sie klein war, von vornherein dran gewöhnt war. Ja, stimmt, ja. Ja, dieses Motorengeräusch und auch das Gewackel im Fahrzeug. Es geht immer auf Objück. Ja, richtig, genau. Also das hat auch gut funktioniert und die Katze hat also auch im Fahrzeug nichts beschädigt. Ich muss dazu sagen, das ist ein sehr hochwertiges Fahrzeug, was ich habe und hatte da doch meine Bedenken. Ja, und mittlerweile sieht es so aus, seit ungefähr 3 Monaten ist meine Freundin weg und die Katze ist bei mir. Und wenn man das jetzt mal ganz blöde sagt, ich habe ganz klar gesagt, die verteidige ich mit Händen und Füßen. Weil ich sowas von verliebt in das Tier bin. Also es ist für mich nicht vorstellbar, mit dem Reisemobil rauszufahren oder überhaupt irgendwo hinzufahren, wenn die Katze nicht dabei ist. Das ist ja süß. Das ist ja verrückt. Wo warst du denn mit der Katze schon und dem Reisemobil? Also ich bin schon im tiefsten Italien gewesen, in Gallipoli, in Ampulien. Ja. Also das ist ganz unten in der Ferse von Italien. Ja, ich kenne das. Ja. Am Gardasee, Österreich, auch in Deutschland unterwegs. Deutschland hat ja auch schöne Ecken. Und wie ist denn das dann? Bleibt die Katze ausschließlich im Reisemobil oder geht die auch dann schon mal in Italien ein bisschen raus? Nein, also die Katze ist von vornherein dran gewöhnt, dass sie auch an der Leine mitgeht. Das heißt, also spazieren gehen darf man sich jetzt da nicht vorstellen. Sie hat also im Prinzip wie so ein Hund, so ein Geschirr, was man hier umlegt und kommt an die lange Leine, wird dementsprechend am Auto auch dann, wenn man draußen vor dem Wagen sitzt, das ist ja beim Reisemobil so, dass man sich vors Auto setzt, abends grillt und dann hängt sie ist im Prinzip mit einer Leine verbunden. Ja, das heißt, wenn du sie nicht anleinen würdest, dann wäre sie vielleicht weg. Ja. Oder würde nicht zurückfinden oder irgend sowas. Also ich habe meine Bedenken, das Problem ist ja, du bist ja immer an fremden Orten. Mhm. Und wenn so eine Katze vielleicht einen Vogel sieht oder irgendetwas Interessantes, dann gibt die natürlich Gas und rennt erstmal hinterher. Ja, klar. Und dann ist die Katastrophe da und kommt vielleicht nicht mehr zurück. Genau. Geht sie denn, ich finde das so ungewöhnlich für eine Katze, geht sie denn gerne raus aus dem Reisemobil, wenn du dann die Tür aufmachst oder... Ja, also es sieht so aus, die Katze selber setzt sich also selber vor die Eingangstüre, also oder Ausgangstüre vom Reisemobil und fängt dann schon an zu miauen, dass sie halt raus möchte. Ach so. Ja, also das ist eigentlich völlig unproblematisch. Die kann sich also auch im Fahrzeug komplett bewegen. Ich habe also ein Fahrzeug, was ich sag mal vorne aussieht wie so ein LKW, kann sich auch dementsprechend vorne aufs Armaturenbrett legen. Da ist auch so ein Tisch für sie. Und das ist auch ein unheimlicher Magnet. Die Leute gehen also auf dem Campingplatz vorbei und bleiben alle erstmal vor dem Wagen stehen und gucken, weil die Katze vorne ist. Weil das so ungewöhnlich ist, ne? Ja. Hat die Katze denn in dem Campingwagen oder in dem Reisemobil, das du da besitzt, auch ein Katzenklo? Ja. Alles ganz normal. Alles komplett eingebaut, mit allem drum und dran. Hat deine Freundin dich verlassen oder du hast dich von ihr getrennt? Ja, meine Freundin hat sich von mir getrennt. Ja. Und wie war denn das jetzt, als du gesagt hast, okay, du kannst gehen, aber die Katze bleibt? Was hat die gesagt? Ja, also die Begeisterung hielt sich natürlich ganz stark in Grenzen. Die Stimmung war so und so schon aufgrund der Trennung im Keller. Und das hat die Sache natürlich nicht besser gemacht. Nur, ich habe ganz klar gesagt, also die Katze ist hier bei uns in der Wohnung groß geworden und halt auch dementsprechend das Reisemobil gewohnt. Und dass sie sie jetzt mitnimmt zu ihrem neuen Lebenspartner, den es auch gibt, habe ich gesagt, das kommt gar nicht in Betracht. Und das hat sie dann auch so akzeptiert? Ja, es war zuerst richtig Theater und mittlerweile sind wir doch dann irgendwo wieder auf dem Punkt, dass man miteinander wieder vernünftig redet und sie auch sagt, okay, soll in Ordnung sein, hat sich mittlerweile also auch zwei eigene Katzen wieder angeschafft. Ist dann ja wiederum für das Tier auch ganz gut, denn das Tier ist an das Reisemobil gewöhnt, an dich gewöhnt und ist offensichtlich eine Reisetante, die Katze. Richtig. Genau. Und merkt die Katze, wenn es wieder losgeht? Was sagst du? Kriegt die Katze das so mit, wenn du wieder kurz davor bist, loszufahren? Ja, also sagen wir mal so, ich muss sie halt von der Wohnung zum Reisemobil in so einer Box transportieren. Mhm. Und sobald ich die Box in den Flur stelle, dann weiß sie, oh, es geht wieder irgendwo hin. Und sie geht dann gerne in die Box rein? Sie geht sofort alleine rein. Das ist ja auch interessant. Ja. Also da muss ich wirklich sagen, meine Einstellung zu Katzen, früher, wie gesagt, habe ich Katzen, das war mir irgendwo egal. Mittlerweile ist es wirklich so, wenn ich irgendwo, ich sag mal, im Real einkaufen gehe und kauf Katzenfutter ein, bei uns stehen halt so Boxen rum, Spenden fürs Tierheim, dass ich mittlerweile also schon da auch kräftig was reinwerfe. Mhm. Weil ich einfach mittlerweile in Katzen irgendwo vernarrt bin. Das ist das genau, was ich vorhin zu Conny gesagt habe, die Katzen nicht mag und von Anfang an nicht mochte, dass sich das bei ihr nicht so ergeben hat wie bei dir, dass sie sich daran gewöhnt hat oder vielleicht das Tier dann sogar wie ins Herz geschlossen hat. Bei dir ist es gelungen. Ja, richtig. Toll, genau. Wie heißt die Katze? Puschel. Puschel. Puschel, abgeleitet von Bob der Baumeister oder Bob the Builder. Kennst vielleicht diese Figur, die es da gibt, diese Spielzeugfiguren. Und Bob der Baumeister hat eine Katze und die heißt Puschel. Aha. Und da kommt der Name her. Das ist ja auch mal lustig, wie die Leute so ihre Tiere nennen. Ja. Thomas, wo geht's dieses Jahr hin auf Reisen? Italien. Wieder Italien. Das ist deine Gegend. Ja, ungefähr 7 Tagen geht's los. Und Puschel hat schon Reisefieber. Auf jeden Fall. Danke für den Anruf. Alles Gute. Das wünsche ich dir auch. Danke, Danke tschüss. Jörg. Ciao. Schönen Abend noch. Ja, tschüss. 0800 220 50 50 Telefonnummer, E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Julia, 48, guten Morgen. Guten Morgen. So, jetzt bist du dran mit deiner Katzengeschichte. Ja, hallo Jürgen. Ja. Wenn ich so höre, was meine Voranrufer alle so erzählen von einer Katze, da könnte ich nur von träumen. Also wenn ich meinen Freund besuche, habe ich mit 50 davon zu tun. Wie bitte, mit 50 Katzen? Ja. Dein Freund hat 50 Katzen? Ja, 20 ältere Tiere und 30 Jungtiere. Und wie viel Platz haben diese Katzen? Um die 200 Quadratmeter zwar, aber er hat das nicht im Griff. Haben die Auslauf oder leben die nur auf diesen 200 Quadratmetern? Sie haben teilweise auch Auslauf, aber halt nur, wenn das Wetter gescheit ist, also wenn die Sonne scheint. Ne? Wenn es draußen regnet, dann gehen die auch von selber nicht raus. Ja. 50 aber Katzen? Ist das irgendein 200 Quadratmeter? Ist das eine Wohnung oder ein Stall oder was ist das? Nee, ist ein Haus. Eigentlich ein Einfamilienhaus. Aber inzwischen ist es graduell mehr ein Katzenstall als ein Wohnhaus geworden. Die Katzen wohnen verstreut in dem ganzen Haus? Ja. 50 Katzen. Das kostet auch eine gigantische Summe Kohle, um diese Katzen zu füttern. Ja, ja. Wie finanziert er das? Ja, teilweise muss ich ihm da unter die Arme greifen, weil er das selber im Moment gar nicht stemmen kann. Also die Kleinen, die trinken ja noch von den Müttern, die sind jetzt noch in der Säugungsphase, aber also die meisten von denen, aber einige fangen auch schon an, müssen angefüttert werden. Wie oft fährst du ihn besuchen? Alle 14 Tage. Er kann dich doch gar nicht besuchen, ne? Er kann doch gar nicht weg von da. Gar nicht so, nee, nicht so einfach. Der kann immer nur mal Nachmittag hierher kommen zu mir. Aber ich komme dann halt ein Wochenende und inzwischen ist das für mich halt recht anstrengend, weil ich habe jetzt so einen komischen Reizhusten immer, wenn ich bei ihm war. Also es geht bei mir auch auf die Gesundheit. Ich habe, als ich jetzt sonntags zurück nach Hause kam, habe ich, glaube ich, 2 Tage hinterher noch gebellt wie so ein Hund. Ja. Ich finde es auch ausgesprochen, also erstmal unhygienisch, wenn man so viele Katzen in der Wohnung hält. Das muss doch stinken da in dem Haus bestialisch, ja. Oder? Ja, der Ammoniakgehalt in der Luft. Ja, ja, furchtbar. Nochmal also da fällt man aus den Schuhen. Ja, ja. Nochmal zurückzukommen auf die Frage des Finanzierens. Was kosten so im Durchschnitt die Katzen im Monat? Kann man das sagen? Oh, ja, die fressen zurzeit also 8 Dosen am Tag leer. Ja, wenn dann. Sag mal so eine Zahl, ungefähr so eine Zahl, was du schätzt, was das im Monat kostet. Kannst du das sagen? Ja. So 300 Euro werden das sicher sein. Aber mindestens. Ja, und dann die Tierarztkosten, die können aber im Moment nicht zum Tierarzt, die Katzen. Was macht denn dein Freund vom Beruf? Er ist zurzeit arbeitslos. Der hatte sich selbstständig gemacht. Das hat er aber leider nicht so gut hingekriegt. Das heißt, er lebt von Hartz IV? Ja, richtig. Aber wie geht denn das? Wie kann er sich denn selbst ernähren? Und 50 Katzen? Ja, wie gesagt, ich helfe ihm ja teilweise. Wie viel gibst du denn da im Monat? Ja, also zumindest die Summe des Katzenfutters. Daher auch die 300 Euro, darauf kamst du gerade. Ja, genau. Ich find's wahnsinnig, Julia. Ich find's auch, also ich find's einmal in jeglicher Hinsicht wahnsinnig. Erstmal finde ich, es ist eine Zumutung für dich, dass er dir das zumutet. Ich könnte da nicht, ich sowieso nicht, könnte da natürlich nie zu Besuch hingehen, aber auch unter Tierschutzaspekten ist es eine Katastrophe. Wissen die Behörden Bescheid? Ja, der Veterinär, der macht da auch seine Runde. Die müssen doch die Hände im Kopf zusammenschlagen, wenn die das da sehen. Ja. Den Tieren geht es doch nicht gut da, das ist doch Qual, das ist doch Tierquälerei. Ist doch Wahnsinn, da muss man doch was machen. Ja, im Grunde schon. Wie, da geht ein offizieller Mensch vorbei und was sagt er, was macht er? Ja gut, ich weiß, bei den letzten beiden Terminen war ich nicht mit dabei, weil ich halt auch gesagt habe, das ist für mich ganz schwer mit anzusehen, alles. Wie lange geht das schon so? Also, dass diese ganzen Jungtiere jetzt da sind, das ist jetzt seit April. Aber eine ganze Menge Katzen gibt's schon lange da. Ja, ja. Wie du gerade gesagt hast, ja. Richtig. Also die Zahl schwankte dann eine Zeit lang zwischen 20 und 30 und jetzt sind halt die haben sich jetzt halt quasi unkontrolliert vermehrt. Ja. Aber die ganz klare Frage, warum macht er das und warum lässt er das zu? Er hat aus der Kontrolle verloren. Er hat selber auch große psychische Probleme. Er hat Depressionen und eine ganz starke Antriebsschwäche. Und er schafft es zum Beispiel nicht, sich um die Katzentoilette zu kümmern und so. Also Julia, nochmal, schlage du da Alarm. Ich weiß nicht, was da für ein offizieller Mensch vorbeigekommen ist. Ich finde, das muss aufgelöst werden. Die Tiere müssen ordentlich versorgt werden. Die müssen erstmal ins Tierheim und hoffentlich dann vermittelt werden. Das ist Tierquälerei und letztendlich ist dann dein Freund ja nur auch psychisch erkrankt und für ihn ist es ja auch schlimm, wenn ihm das über den Kopf wächst. Ja, ich habe auch schon ein paar Mal mit ihm darüber gesprochen. Es ist halt sein Hobby. Ne? Was ist das sein? Hobby. Ja, aber da ist aber dann Schluss auch mit Toleranz, wenn es um Leid anderer Lebewesen geht. Ja, natürlich. Das ist es auch. Ja. Also, meine wirkliche ernsthafte Bitte an dich, dich da so schnell wie möglich mit dem zuständigen Amt in Verbindung zu setzen, dass da etwas unternommen wird, vielleicht auch mit dem Tierschutzbund oder ich weiß nicht, wem man da alles informieren muss, eben, dass diese Katzen dann auch ordentlich vermittelt werden, die Tiere, an die entsprechenden Heime. Wir rufen dich gleich nochmal an und können dir vielleicht noch eine Adresse geben oder eine Telefonnummer, worüber du das dann alles in die Wege leiten solltest. Ja, das wäre super nett von euch. Das wäre gut, dass ich dann eine Adresse habe und eine Telefonnummer. So, das machen wir. Jetzt legst du bitte auf, Julia, und wir melden uns gleich wieder. Ja, mache ich. Alles Gute, auf Wiederhören. Tschüss. Ja, auch. Danke. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und um 1.42 Uhr geht es weiter mit Janine, 24. Hallo Janine. Ja, hallo Domian. Janine. Deine Katzengeschichte. Meine Katzengeschichte. Also, und zwar ist es ja so, man sagt ja, Katzen ja haben ja immer 7 oder 9 Leben. So sagt man. Ja, sagt man, ne? Mhm. Ja, und wir haben halt schon einen ganz, ganz alten Kater, das ist der Charlie. Und der hat schon einiges auch an Leben verbraucht. Also den haben wir, beziehungsweise meine Mutter hat den aus dem Tierheim geholt. Mhm. Hat da schon seit Anfang an... Also am Anfang hat er dann einen Ausschlag am Mund gehabt, sodass er gar nichts mehr sprechen konnte. Mhm. Heißt, er ist schon fast verhungert. Mhm. Dann wurde er schon einmal ganz mitten Hochsommer im Auto eingesperrt. Und von wem? Der hat dann geschwitzt. Das wissen wir nicht genau. Das wissen wir nicht genau, wer das jetzt war. Achso, das war vor eurer Zeit? Nee, das war schon bei unserer Zeit leider. Dass der ins Auto eingeschlossen wurde ist. Aber muss es doch jemand aus der Familie gewesen sein. Ja, irgendjemand von der Familie, aber wir wissen nicht genau wer. Wir vermuten halt mein Stiefvater oder meine Mutter, aber wir wissen das nicht ganz genau, wer das, aber einer von uns war es auf jeden Fall, aus Versehen. Ne? Ja. Ja, und dann haben wir das halt gemerkt und der Charlie, der hat schon geschwitzt. Und wenn Katzen schwitzen, ist das ja gar kein gutes Zeichen. Mhm. Ne? Wie sieht denn das aus, wenn Katzen schwitzen? Ja, dann ist das Fell nass. Ach so, dann ist das Fell nass. Also das Fell ist richtig nass. Ach. Ne? Ja. Und das haben ja Katzen nicht, weil Katzen haben eine richtig gute Wärmeregulierung, gerade auch im Sommer. Mhm. Ja, und das Fell war richtig nass, ne? Als wäre der im Regen gewesen. Das heißt, der hat hochgradig gelitten in dem Auto. Ja. Es war sehr heiß. Ja, das war mitten im Hochsommer. Ja. Ne? Ja. Und als wir den gefunden haben, direkt oben in mein Zimmer rein, weil ich hatte Rolllade zu, da war es richtig kühl. Dann ging auch alles wieder runter und der hat das auch überstanden. Mhm. Ja, und vor 7 Jahren war eigentlich so das Größte, was ihm passiert ist, da waren Katzenfelljäger hinter ihm her. Ein Katzenfelljäger? Ja. Das gibt's in Deutschland? Das gibt's auch in Deutschland leider, ja. Weil das war ein roter Kater. Mhm. Und rote Kater sind ja beliebt, weil die verkaufen das die nutzen dieses Fell für Plüschtiere auch und sagen, das ist Kaninchenfell. Aber Kaninchenfell ist nicht rot. Das geht ja gar nicht, ja, ne? Ja, ja. Ja, und das hat man eben daran gemerkt, weil der Charlie kam eben die Treppen nicht hoch. Mhm. Und meine Mutter hat sich gedacht, weil der hat ja so ein Zeckenhalsband gehabt, weil eben Sommer, der hat sich da ein bisschen mit aufgehangen, ne? Mhm. Ja, bei ihm ging es immer schlechter und wir dann zum Tierarzt. Ja, und so gefühlt. Und dann hat die gesagt, ja, also meine Mutter heißt Funken, hat gesagt, ja, Frau Funken, der Charlie hat ein Projektil in seinem Körper. Oh. Wie, der hat ein Projektil? Das kann doch nicht sein. Doch, das ist auch schon älter. Und meine Mutter so, das kann nicht sein. Weil meine Mutter und ich, wir haben ganz sensible Finger und wir haben selbst die kleinsten Zecken gemerkt. Mhm, ne? Das heißt, wir hätten auch dieses Projektil gemerkt. Und die konnte da nichts machen, meinte sie. Ja, und dann ist meine Mutter direkt... Wir übersetzen das nochmal. Das heißt, jemand hat geschossen auf den Kater. Mhm, also das war ein gezielter Schuss in den Nacken. Mhm. Und da waren keine Blutspuren, gar nichts zu sehen? Nichts. Gar nichts. Gar nichts. Das ist auch so gewesen. Normalerweise führt dieser Schuss zum direkten Tod. Mhm. Jetzt hatte der Charlie aber so ein Riesenglück, dass die Kugel wie ein Ping-Pong-Ball durch seinen Körper geflogen ist, eine Niere getroffen hat und die Kugel kurz vorm Austreten stehen geblieben ist. Und konnte sonst wäre er jämmerlich verblutet. Ja, konnte man denn diese Kugel dann rausoperieren? Ja, also das war ja auch ein ganz großes Prozedere. Das war dann so, dass der halt in eine richtige Tierklinik kam, in Mönchengladbach. Mhm. klar, da wurde ja dann operiert, eine Niere wurde dann halt entfernt, ne? Mhm. Klar, und das Projektil konnte man dann vollständig und ohne Probleme eben rausnehmen. Und er hat sich wieder erholt? Der hat sich erholt, ja. Das hat eine lange Zeit gedauert. Jetzt habe ich gar nicht mehr mitgezählt. Wie viele Leben waren jetzt schon verbraucht bei den ganzen Sachen? Also mindestens drei auf jeden Fall. Ja, ja, drei ja. hat er schon. Ja. Wie geht's ihm? Wie geht's ihm zurzeit? Also der Charlie, das ist so, wir sind halt dann nochmal umgezogen und da haben wir so in der Spielstraße gewohnt und meine Mutter war sehr viel berufstätig und ich auch. Und dann hat der Charlie sich eine neue Familie gesucht, leider. Ne, also wir hatten den, boah, da war ich, also ich bin jetzt 24 und wir hatten den mit 14 gekriegt oder 13. Hatten den wirklich lange. Das finde ich total komisch, wenn so Katzen sich eine neue Familie suchen, dann warum? Ja, weil wir hatten wenig Zeit gehabt, leider. Ne? Mhm. Und für uns war das aber auch soweit okay, weil meine Mutter ist dann wieder umgezogen, weil ich ausgezogen bin. Und da, wo sie jetzt wohnt, wohnt sie auch an einer sehr dicht befahrenen Straße. Mhm. Das heißt, du weißt gar nicht im Moment, wo Charlie ist. Doch, wir kennen die Familie. Ach so, er kennt die. Ach so. Und das ist das Gute. Und wir wissen auch, und das ist auch der Grund, warum wir den da gelassen haben, der lebt da wie ein Pascha Domian. Der fühlt sich wie ein König, ne? Die Familie liebt den über alles. Mhm. Da war auch immer ein anderer Nachbar gewesen, der hat dem immer Leckerchen gegeben und so. Mhm. Und die sagen auch, nee, das macht bitte nicht mehr, das ist unser Kater. Die haben den so ins Herz geschlossen. Super. Ne? Und das ist eben eine Spielstraße und da fahren alle Autos langsam und besser als an einer gefahrenen Straße. Natürlich. Ne? Wie alt ist denn Charlie jetzt? Der ist jetzt schon 22 Jahre alt. Unfassbar. Unfassbar, ja. So ein kleines Tier so alt zu werden. 22 ja, Jahre. Es gibt auch wenige Katzen, die so alt werden. Und sieht er noch ganz gut aus? Der ist quicklebendig, der macht seinen Spaß mit, ne, der läuft rum, total süß und hat seine verschmusten Zeiten. Mhm. Und wenn er so durch die Bude läuft, das ist schon richtig süß anzusehen, trotz des Alters. Ne? Also dem geht's richtig top. Also wie so ein junger Spund. Er hat ein gutes Händchen gehabt bei der Auswahl der neuen Familie. Ja, auf jeden Fall. Kann man so sagen. Und selbst bei uns, der hat gelebt wie ein König, ne? Ja. Das war ja auch so, dass wir eigentlich gar keine orange Katze haben wollten, sondern eine schwarze. Ja. Aber meine Mutter hat den ja aus dem Tierheim und der Charlie ist direkt hinterhergelaufen und hat miaut. Und das habe ich ja auch gehört. Und der hat meiner Mutter seine Lebensgeschichte erzählt, ne? Der hat miaut und miaut und dann konnte meine Mutter nicht anders. Ne? Das hatten wir heute schon mal, dass die Katzen die Geschichten erzählen. Ja, der hat mit dir geredet, das ist wirklich so, dass man versteht zwar nicht, was die sagen, nein, ne? Natürlich. Aber man hat so das Empfinden, dass die Tiere einem etwas mitteilen wollen. Du kamst rein und Janine, hast geredet, das war auch, voll toll. Genau, auch eine sehr schöne Geschichte. Dankeschön, dass du angerufen hast und dir alles Gute wünsche ich. Ja, danke schön. Tschüss. Wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Ciao. Und hier ist der Wolfgang, 49. Hallo Wolfgang. Hallo Domian. Hallo Wolfgang. Katzen ist unser Thema. Ja, Katzen ist unser Thema, genau. Genau. Also ich hatte vor circa 20 Jahren in der Disco ein Mädel kennengelernt. Ich dachte, ich habe vor 20 Jahren in der Disco eine Katze kennengelernt, aber so war es dann doch nicht. Nein, ein Mädel kennengelernt. Ein Mädel. Bin dann mit der nach Hause. Ja. Und war auch alles ganz lustig. Und ich hatte also nicht gemerkt, dass diese Mädel eine Katze in der Wohnung hatte. Mhm. Ich hatte zwar auf der Fensterbank irgendwie sowas Weißes sitzen sehen, dachte aber, das wäre so eine Porzellankatze. Da hätte ich wieder ein Elch da hinter dir. Das ist ein Hirsch. Ja, das ist ja, okay, dein Hirsch, genau. Genau. Aber das war jetzt da, habe ich gedacht, auf der Fensterbank wäre es eine Porzellankatze. Ja. Ja, und dann bin ich eben mit dem Mädel ins Bett, ne? Ja. Und überhaupt. Und plötzlich ist mir dieses Viech mit allen vier Tatzen, ausgefahrenen Krallen, voll auf den Rücken gesprungen. Und der Rücken war dann nackig. Also der Rücken war dann nachher gut verkratzt. Genau, du hattest kein Hemd mehr an, du warst da schon blank, ja, ne? Ja, ich war dann schon blank. Ja. Und dann, das war dann so ein sogenannter Coitus Interruptus. Ne? Allerdings, da war Schluss mit lustig. Da war Schluss mit lustig, ne? Und der Witz war wirklich, dass du da so gar nicht gemerkt hast, die Katze war da. Das war so ein Schock, muss man sich mal wirklich vorstellen. Also du warst voll in Aktion. Du warst voller Leidenschaft und plötzlich packt dich von hinten ein Kater und kratzt dir den Rücken auf. Genau. Hast du geschrien? ja, klar, ich hab geschrien und bin auch sofort aufgesprungen. Und dann ist die Katze also auch von meinem Rücken runter und hat sich erstmal unterm Sofa versteckt, weil ich wohl gemerkt habe, dass sie Scheiße gebaut hat. Wie hat die Frau reagiert, deine Geliebte? Die war auch erstmal erschrocken. Für die war ja dann auch dann, aus mit dem Spaß. Ja, erstmal war an dem Tag aus mit dem Spaß, ja. Dann musste sie erstmal meinen Rücken verärzten. So schlimm war's? Ja, hab ganz gut geblutet, ja. Boah, das ist ja Wahnsinn. Und man muss wohl aus Eifersucht. Ich wollte gerade sagen, die war eifersüchtig. Kannst du was, ein Fremdling? Ich war eifersüchtig. Ja. Ich war ein Fremdling und ich habe sie ja gar nicht gesehen, auch gar nicht begrüßt oder so. Sie hat sich auch gar nicht bemerkbar gemacht. Also, du hast doch bestimmt da mit der Frau noch darüber gesprochen. Ja, im Endeffekt, wir haben uns auch noch mal ein paar Mal wieder getroffen, aber das war eigentlich sozusagen das Thema Nummer eins. Wie geht's deiner Katze? Und ich bin da auch noch mal hin und war auch noch mal da bei der zu Hause. Aber das erste Mal, dass man sich dann immer erstmal um die Katze kümmert. Hat die denn hat die irgendwas erzählt, ob die Katze vorher auch schon so Sachen mal gemacht hat? Nein, hat sie also noch nie gemacht. Mhm. Und die sagte also, ich wäre der Erste gewesen, den sie so mal mit nach Hause genommen hat. Ja. Hattest du denn mit dieser Frau später, als du sie dann noch mal besucht hast, noch mal Sex? Ja, in der Wohnung? Ja, aber dann haben wir vorher die Katze in der Küche gesperrt. Ja, sonst hätte man da nicht entspannt zur Tat schreiten können. Genau. Ja, weil ich dann immer Angst gehabt hatte, dass da noch mal eine Katze kommt. Du Arme, du bist ja traumatisiert durch diese Sache. Ich bin ein bisschen traumatisiert. Also immer erstmal fragen, wenn ich eine neue Frau kennenlerne, Katze, Katzen. Aber sei froh, dass die Katze dir auf den Rücken gesprungen ist. Stell dir mal vor, du hättest auf dem Rücken gelegen und die wäre dir woanders hingesprungen. Das wäre dann weniger schön gewesen. Denke ich, ja klar, irgendwie Augen auskratzen oder so. Ja, oder wir gehen mal ein Stück weiter runter, ne? Ja. Aber dann da wäre sie wahrscheinlich nicht so schnell reingekommen vielleicht oder so. Ja, weiß. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Wolfgang, danke für deine Geschichte. Ja, alles klar. Alles Gute. Tschüss, ciao. Tschüss. So, und hier haben wir den Alex, 25, hallo. Hallo. Die Alex. Ein Mädchen. Ja. Wie schön, ein 25-jähriges Mädchen. Ja. Ich wollte von meiner Katze erzählen. Ja. Die meint nämlich, sie wäre ein Hund. Bellt die also ab und zu? Nein, das nicht. Aber wenn dann zum Beispiel die Türklingel geht, dann ist sie die Erste, die an der Tür ist. Ach. Oder wenn dann zum Beispiel, ich habe meinen High Heels hinten ganz kleine Löcher gefunden. Ich dachte, wovon kommt das? Ja, meine Katze hat meine High Heels zerbissen. Mit der Tür ist ungewöhnlich. Das kenne ich so von Freunden, die Katzen haben, nicht, dass die da im Gegenteil, die machen erstmal die Mücke, wenn jemand Fremdes kommt. Aber nee, sie ist die Erste. Sie muss gucken, wer da kommt. Aber ich habe ihr auch ein paar Tricks beigebracht. Ich habe angefangen mit mach Sitz und dann macht sie Sitz. Ach. Gib Pfötchen. Das High macht sie. Five, wenn du das kennst. Vielleicht war die Urgroßmutter der Katze ein Hund. Vielleicht. Wenn dann jemand Fremdes kommt, ein Hund springt und bellt und so, was macht sie denn, wenn jemand Fremdes dann in deine Wohnung reinkommt? Ja, beschnuppern. Beschnuppern, aber nichts Schlimmes so weiter. Nee, gar nicht. Also sie darf auch nirgendwo drauf, also Tische und Stühle und so ist totales Tabu. Sie gehört auf den Boden und das weiß sie auch. Aber du kannst ihr beibringen, mach Sitz. Ja, Sitz und leg dich hin, roll dich rüber. Und das Neueste, was ich jetzt gefunden habe, war, ich mache eine Pistole mit der Hand und halt sie auf sie und mach Peng und dann kippt sie um. Wie bringt man das denn bei? Ja, durch Belohnung. Also ich habe das ganz einfach angefangen, so 10 Minuten am Tag. Ja. Und dann, wenn sie es richtig gemacht hat, dann eine Belohnung. Eine und irgendwann mal wollte sie dann nicht mehr und dann habe ich es dann halt nicht mehr gemacht und dann am nächsten Tag wieder. Hm. Ja, und innerhalb von 5, 6 Tagen hatte sie das alles drin. Aber dann, immer mehr. Aber dann hat das Tier auch Spaß am Lernen offensichtlich, ja, ne? Ja, hat sie. Das ist wirklich, mir fallen mittlerweile keine Tricks mehr ein. Das ist ja putzig. Wie alt ist sie? 8. 8 schon? Ja. Und war sie von Anfang an so? Ich habe ihr das von Anfang an von klein auf beigebracht und mittlerweile ist es so, dass ich sie mit diesen Leckerchen, das sind auch Hundeleckerchen, muss ich dazu sagen, bestechen kann. Also da haut sie, keine Ahnung, irgendwo in den Flur ab und ich möchte, dass sie kommt, dann raschel ich nur und dann kommt sie sofort. Also ich weiß schon, dann kriegt sie was und Ja, und dann, oder wenn wir am Tisch sind und sie möchte was, dann steht sie immer da und hebt das Pfötchen. Das ist ja verrückt, das ist ja verrückt. Kannst du mit ihr rausgehen auch? Also mit Leine oder so? Also wir haben früher mal in einem Haus gewohnt, wo ganz viele Gärten aneinander waren. Ich habe sie einfach rausgelassen. Mhm. Also ich bin davon überzeugt, dass Katzen, die kommen auch wieder, wenn sie People Cats sind und nicht Hauskatzen. Wenn sie so zum Menschen gehören. Wie hast du das gerade genannt? People Cats? People Cat, also vom Englischen her Menschen. Ja, People? Ja. Ah, People. Ach so. People. Ich hab People verstanden, ja. People Cat. Und und da habe ich sie einfach rausgelassen und dann ist sie immer wieder gekommen, hat ihr ein Fenster gekratzt und dann habe ich die Tür aufgemacht und dann ist sie reingekommen. Aber mittlerweile wohnen wir an einer Kreuzung und dann habe ich ihr mittlerweile eine Leine gekauft. Oh Gott, ich schäme mich so manchmal, wenn ich dann mitten in der Nacht mit der Katze dann rausgehe. Und und mittlerweile ist es dann so, ich muss ihr nur die Leine zeigen und dann schon ist sie an der Tür und weiß genau, sie will jetzt raus und will jetzt spazieren gehen. Aber das ist ja schon kurios. Sie hat ja in der Tat Verhaltensweisen, soweit ich das beurteilen kann, von einem Hund. Ja, sie schleppt auch meine Flipflops. Ich habe auf einmal meinen Flipflop mitten in ihrem Mund und schleppt ihn irgendwo hin und ich kann meine Flipflops suchen. Also, und das glaubt mir kein Mensch. Also. Nur sind das ja eben wirklich keine typischen Katzeneigenschaften. Nein, gar nicht. Du bist eine Katzenfreundin. Frage ich das nicht. Ja, also wenn sie gut erzogen sind, schon. Ja, aber das müsste doch eigentlich der Katzenfreundin dann gar nicht so gut gefallen, wenn die Katze wie ein Hund ist. Ja, ich mag halt meine Katze. Du magst deine Katze, ja. Weil die meisten Katzenfreunde sagen mir immer so, ja, die sind so eigensinnig und das finde ich ganz toll und die sind individuell und nicht so wie ein Hund. Ein Hund, der dackelt da neben einem her und macht eben so Sachen, wie du gerade geschildert hast. Aber das ist ja in diesem Fall ja fast eine ideale Mischung, ne? Ja, klar. Also natürlich, wenn sie nicht mehr möchte, dann möchte sie nicht mehr. Mhm. Und dann kann ich natürlich sie auch nicht zwingen, ist ja klar. Ja. Und das war dann halt so, als ich ihr dann die Sachen beigebracht habe, 10 Minuten und danach war Sense. Also Ja. Wie heißt deine Katze? Coffee. Coffee? Ja, wie Kaffee. Ach, Coffee. Weil sie so Coffee. Ähnlich aussieht. Coffee. Wie kommt man denn auf den Namen für eine Katze? Ja, weil sie so eine Farbe hat wie Kaffee mit einem Schuss Milch drin. Hört die Katze auf diesen Namen? Ja, also wenn du einmal rufst, Coffee, dann steht sie genau neben dir. Und wenn meine Mutter dann arbeiten geht und ich bin im Semesterferien zu Hause und sie merkt, meine Mutter ist die Haustür raus, dann ruft sie. Mhm. Und dann sitze ich auf der Couch und muss dann nur einmal ihren Namen brüllen und dann merkt sie, ach, ist doch noch jemand im Haus. Und dann kommt sie sofort und legt sich dann zu meinen Füßen. Also auch bei dir ist diese Katze, höre ich so raus, ein wichtiger Bestandteil in deinem Leben. Ja, schon. Also ich bin auch Kanadierin und ich habe meine Katze immer von Deutschland nach Kanada geflogen. Achso, die ist immer bei dir? Die ist immer bei mir gewesen, ja. Also ja. Die ist schon geflogen und alles Mögliche. Also, dann danke ich dir, lieber Alex, auch für deinen Anruf und für deine Geschichte und viel Spaß mit Coffee. Danke. Alles Gute, tschüss. Und auch noch einen schönen Abend. Dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, jetzt haben wir doch einiges, zumindest habe ich einiges Neues über Katzen gelernt und gehört. Schön, dass ihr mitgemacht habt, schön, dass ihr zugeschaut und zugeguckt habt. In der Technik heute Nacht Volker Thake. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Gute Nacht.